Impuls. Ein Stern geht auf. Etwas, das von Grund auf gut sein möchte, das soll einmal aus jeder Position heraus betrachtet wahr und richtig sein. Dreifach sei das Wesen der Dinge in einer vollständig voneinander unabhängigen Weise zu erklären. So wird es bekannt. Die Anteile davon sollen, polar gesehen, allesamt extensiv sein. Es sind also äußerliche Merkmale einer solchen Sache. Zusätzlich dazu ist die intensive Größe zu erfassen, jener innere Raum des virtuellen Feldes davon, ihr Einzugsgebiet. Das soll mir ein erster Ansatz für ein eigentliches Bedenken der Sachverhalte von mir sowie deren Vervollständigung bei Werke sein. Mit eigenen Schriften führe ich das hier im Internet aus und komme dabei zu der Erkenntnis, dass es gesehen wird, was ich da tue. Schwierig bräuchte das nicht zu sein, was dabei zu erfüllen ist. Ich möchte das dabei berücksichtigen, was mir während des Laufs der bisherigen Dinge meines Daseins schon zu eigen geworden ist. Diese Geschehnisse bestehen fort. Sie haben mir ein gewisses Material geliefert, welches ich beschauen kann. Dieses bestimmt mein Dasein. Als Beobachter bleibe ich neutral zur Welt. Ich möchte da nicht in einen Wandel der Dinge eingreifen oder diesen gar steuern, weil es eh einmal das sein wird, für was es bestimmt worden ist. An einer Stimmigkeit dieser Idee halte ich fest. Sie verkörpert das Ideal einer unberührten Natur des Menschen näherungsweise. Schritt für Schritt lernt es der Mensch, sein Leben zu gestalten. Stufe für Stufe festigt er von sich aus dieses Wissen um die eigene Persönlichkeit. Was dabei für ihn zu gewinnen ist, möchte ich als dessen Niveau bezeichnen. Es wird gleichzusetzen sein mit seinem Selbst. Nun ist das Niveau eines Sternes bekanntlich abhängig vom Winkel zum sichtbaren Horizont. Steht er gleich hoch wie dieser, so ist der Stern gerade aufgegangen. Ebener dich scheint er da noch zu sein, doch bald schon leuchtet er stark und steht erhaben da. Selbst ein Versinken des Sterns würde daran nichts ändern können, dass sein Licht den Nachthimmel noch lange erhellen wird. Somit ist er auch über seinen eigentlichen Untergang erhaben. Die Auswirkung seines Lichtes wird da noch eine ungewisse Zeit lang gegeben sein. Die Idee dahinter ist folgende: Nichts geht an dieser Welt verloren. Was sich auswirkt, das tut das auch weiterhin. Alle energetischen Potenziale setzen sich von sich aus frei, sobald das für diese möglich sein wird. Sie strahlen dann ihre Energie impulsartig ab und werden diese somit los. Über manche Umlenkung werden diese Kraftstöße auf ihrer daraufhin folgenden Bahn umgeleitet. Mit einer Energie kann alles getan werden, was die Materie dafür vorsieht. Jedoch ist es so, dass eine Umlenkung dieser Potenziale alleine nur vor Ort und zeitlich begrenzt möglich ist, zum Zeitpunkt ihres Vorkommens also. Die Energie wandert schnell weiter und verlässt die Bezugsgröße, welche vom Menschen alleine nur zu beherrschen sein wird, da diese das Material ist, welches er formen und greifen kann. Als Grenzwerte des Möglichen treten ein Alles und ein Nichts dabei dauerhaft und auch zeitgleich auf. Lediglich zu einem gewissen Moment an einem einzigen Ort wird etwas Gegebenes eintreffen können und möglich sein. Und es ist trotzdem alles jederzeit in seiner gesamten Fülle gegeben, sozusagen als Option. So wird die Matrix der Dinge für sich genommen leer sein. Das können wir so annehmen. Erst ein Funke erhellt sie und löst eine Reaktion von ihr aus. Wie ein Blitz ergeben sich da Wege für die Energie. Die Dinge ergeben schlagartig eine Struktur, das Feuer der Wandlung. Alles wird da davon durchdrungen und ändert seine Gestalt. Ein Anschluss an diese naturgemäße Gegebenheit soll es ermöglichen können, dass diese für technische Effekte genutzt werden kann. Darum gibt es die Materie überhaupt. Es ist ihre Aufgabe, das möglich zu machen. Und doch würde nicht jederzeit alles möglich sein. Ohne dabei das dem jeweiligen Vorgang entsprechende notwendige Opfer, der Verlust einer Teilmenge der daran beteiligten Güter soll damit gemeint sein, zu verrichten, wird das Feuer augenblicklich erlöschen, ganz gleich welche Macht es eigentlich innehat. Der Rest an Wärmeinhalt würde dann nicht mehr ausreichen, um dieses Feuer nochmals zu entfachen. So findet es keine Nahrung mehr und geht aus. Es vergeht die noch verbliebene Hitze jedoch von Natur aus sehr langsam, was die Dinge wieder von der Strapaze der Einwirkung zuvor heilen kann. Ungleichgewichte, auch innere Spannungen werden dadurch teilweise wieder ausgeglichen. Zuletzt passt sich das Temperaturniveau dieses Gegenstands dann wieder an das seiner Umgebung an und erscheint auch wieder gleich wie diese. Da ist die Umkehrung dann von einem Moment auf den anderen geschafft, die Matrix befindet sich wieder in einem Zustand der Leere. Nun beginnt erneut das Warten auf einen neuen Zyklus der Veränderung. Diesen Zustand möchte ich als getragene Ruhe bezeichnen. Es wird damit ein wiederkehrender Ist-Zustand des Gegebenen aufgezeigt, welchen ich hier schlicht als innere Stille bezeichne. Das soll ein Zustand der doppelwertigen Ruhe sein. Im Innen und im Außen herrscht also Ruhe vor. So ist das gemeint. Da tritt wirkliche Stille ein. Die Dinge erscheinen jetzt in Klarheit, sind praktisch wieder entleert. Ihr Wesen wird von nun an wieder in aller Beständigkeit gegeben sein und sich erhalten. Zu diesem Moment gilt es für uns Menschen wirklich wach und aktiv zu sein, damit wir bestehen können.